Deutschland, ich lieb dich. Ich. Was? Nee, schaff da nicht durchzumachen? Ja. Nee, aber da ist ein Tor nicht getroffen. Achso, ja. Mach mal, mach mal. Deutschland, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Deutschland, ich thank you.